Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 515 an Goethe, Jena, den 4. Oktober 1798. Hier sende ich den Prolog, möge er Ihnen Genüge leisten. Sagen Sie mir durch den rückgehenden Boten, wenn Sie noch etwas geändert wünschen. Mir deucht, dass es besser ist, das, was ich in Klammern eingeschlossen wegzulassen, beim wirklichen Vortrag. Es lassen sich manche Dinge nicht sagen, die sich ganz gut lesen lassen, und die Umstände, unter welchen ein Prolog deklamiert wird, die Feierlichkeit, die davon unzertrennlich ist, führen gewisse Einschränkungen mit sich, die in der Stube schwer zu berechnen sind. Da der Prolog ohnehin ziemlich groß ist, so denke ich, ließen wir ihn vor dem letzten Absatz. Haben Sie die Güte, mir nur frisch weg zuschicken zu lassen, was von Decken und Titelkupfern fertig ist. Unter den letztern finde ich keins von brauner Farbe abgedruckt. Wenn es keine Umstände macht, so lassen Sie doch etwa ein 500 Abdrücke in dieser Farbe machen. Ich bin sehr begierig zu vernehmen, wie sich Ihre Schauspieler zu dem Vorspiel anlassen. Leben Sie recht wohl, meine Frau grüßt schönstens. SCH